treib mit dir ihr eigenes Spiel. Du fängst zu schwimmen an, da ist kein Land, wohin du schaust. Alles fremd, du kennst dich nicht mehr aus. Irgendwo auf halber Strecke unbemerkt ging was verloren. Du öffnest eine Tür, der Raum ist leer und du verstehst gar nichts mehr. In diesen Nächten halt ich dich und bring dich in den Morgen. Wenn du gar nichts mehr begreifst, nichts mehr von dir übrig bleibt, bist du nicht alleine sein. In diesen Nächten ohne Licht halt dich ganz fest, ich trage dich durch diese schwere Zeit, die kalte Wirklichkeit. Dann bist du nicht allein. Moment und alles um dich ändert sich. Den Kopf zu voll zum Schlafen liegst du wach. Ich hör dir zu. Wenn du von dir erzählst, dann tut das gut. Komm mit mir raus. Ich glaub, es fängt zu regnen an. Ein Sturm zieht auf. Mischt alles wieder rein. Die Nacht wird klar. Nichts bleibt für immer, wie es war. In diesen Nächten halt ich dich und bring dich in den Morgen. Wenn du gar nichts mehr begreifst, nichts mehr von dir übrig bleibt, wirst du nicht alleine sein. In diesen Nächten bist du nicht allein. Allein.